klein, aber fein, die Runde heute hier. Ja, mir ist heute etwas Interessantes zu Ohren gekommen. Zermetico ist durch unsere Vorträge gegangen, so systematisch, wie er nun mal ist, ist ihm dabei aufgefallen, dass wir heute ein Jubiläum haben. Oder ich heute ein Jubiläum habe. Ein 75. Das ist der 75. Vortrag, den ich in Motodania gebe heute Abend. Lustig, ne? Über 200 Vorträge in der Büchse. Ja, lang ist her. Ja, und da es ja auch auf das Regenretreat zugeht, was natürlich für euch nicht so relevant ist, dachte ich mir heute Abend vielleicht einen Vortrag zu geben, der ein bisschen mehr ans Eingemachte geht. Also im Zuge des durch die Vorträge gehen, ist auch deutlich geworden, dass wir gar nicht so viele von den wichtigen Sutten bisher besprochen haben. Wobei natürlich immer wieder in den Sutten, in den Vorträgen Sutta-Zitate vorkommen. Aber ich dachte mir heute Abend mal einen Vortrag zur zweiten Lehrrede des Buddhas zu geben, Anatta Lakkhana Sutta. Merkmal oder Eigenschaft von Nicht-Selbst. Und die Sutta selbst ist recht kurz eigentlich, aber nichtsdestotrotz hat sie entsprechend Gewicht, zumal es ja auch die zweite Lehrrede vom Buddha war, die er sicherlich nicht ohne Grund als zweites gegeben hat. Kennt er ja die ersten drei Lehrreden? Kennen alle, ne? Wer kennt die ersten drei Lehrreden nicht? Die erste war Dhammacakka Pavattana Sutta, das in Gang setzen des Rades der Lehre, also Dhammacakka. Zweite Lehrrede war Anatta Lakkhana Sutta, Merkmal des von Nicht-Selbst. Und die dritte war die Feuerlehrrede, Adita Pariyaya Sutta, die Zermetico besprochen hat, die ich allerdings auch nicht gehört habe. Fällt mir ein. Muss ich mir mal anhören. Gut, heute Abend Anatta Lakkhana Sutta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Die Merkmale des Nicht-Selbst. Das habe ich gehört. Einst weilte der Habene in Varanasi im Rehpark von Isipatana. Dort nun wandte sich der Habene an die Gruppe der fünf Bhikkhus. Ihr Bhikkhus, ja, ehrwürdiger Herr, antworteten jene Bhikkhus dem Erhabenen. Der Erhabene sprach: Die Körperlichkeit, ihr Bhikkhus, ist nicht selbst. Denn wäre, ihr Bhikkhus, diese Körperlichkeit das Selbst, nicht würde da diese Körperlichkeit der Krankheit anheimfallen. Erlangen könnte man es dann bei dieser Körperlichkeit. So möge meine Körperlichkeit sein, so möge meine Körperlichkeit nicht sein. Weil aber, ihr Bhikkhus, die Körperlichkeit nicht selbst ist, deshalb fällt die Körperlichkeit der Krankheit anheim. Und nicht erlangt man es bei der Körperlichkeit, so möge meine Körperlichkeit sein, so möge meine Körperlichkeit nicht sein. Das Gefühl, ihr Bhikkhus, ist nicht selbst. Denn wäre, ihr Bhikkhus, dieses Gefühl das Selbst, nicht würde da dieses Gefühl der Krankheit anheimfallen. Erlangen könnte man es dann beim Gefühl. So möge mein Gefühl sein, so möge mein Gefühl nicht sein. Weil aber Ubiquus das Gefühl nicht selbst ist, deshalb fällt das Gefühl der Krankheit anheim, und nicht erlangt man es beim Gefühl, so möge mein Gefühl sein, so möge mein Gefühl nicht sein. Die Wahrnehmung Ubiquus ist nicht selbst, denn wäre Ubiquus diese Wahrnehmung das Selbst, nicht würde da diese Wahrnehmung der Krankheit anheimfallen. Erlangen könnte man es dann bei dieser Wahrnehmung, so möge meine Wahrnehmung sein, so möge meine Wahrnehmung nicht sein. Weil aber Ubiquus die Wahrnehmung nicht selbst ist, deshalb fällt die Wahrnehmung der Krankheit anheim, und nicht erlangt man es bei der Wahrnehmung, so möge meine Wahrnehmung sein, so möge meine Wahrnehmung nicht sein. Die Gestaltungen Ubiquus sind nicht selbst, denn wären Ubiquus die Gestaltungen das Selbst, nicht würden da diese Gestaltungen der Krankheit anheimfallen. Erlangen könnte man es dann bei den Gestaltungen, so mögen meine Gestaltungen sein, so mögen meine Gestaltungen nicht sein. Weil aber Ubiquus die Gestaltungen nicht selbst sind, deshalb fallen die Gestaltungen der Krankheit anheim, und nicht erlangt man es bei den Gestaltungen, so mögen meine Gestaltungen sein, so mögen meine Gestaltungen nicht sein. Das Bewusstsein Ubiquus ist nicht selbst, denn wäre Ubiquus das Bewusstsein das Selbst, nicht würde da dieses Bewusstsein der Krankheit anheimfallen. Erlangen könnte man es dann beim Bewusstsein, so möge mein Bewusstsein sein, so möge mein Bewusstsein nicht sein. Weil aber Ubiquus das Bewusstsein nicht selbst ist, deshalb fällt das Bewusstsein der Krankheit anheim, und nicht erlangt man es beim Bewusstsein, so möge mein Bewusstsein sein, so möge mein Bewusstsein nicht sein. Was meint Ubiquus? Ist die Körperlichkeit unvergänglich oder vergänglich? Vergänglich, ehrwürdiger Herr. Was aber vergänglich ist, ist das leidig oder freudig? Leidig, ehrwürdiger Herr. Was nun vergänglich, leidig, wandelbar ist, kann man dies mit Recht so ansehen? Dies ist mein, das bin ich, das ist mein Selbst? Gewiss nicht, ehrwürdiger Herr. Sind Gefühl, Wahrnehmungen, Gestaltungen, Bewusstsein unvergänglich oder vergänglich? Vergänglich, ehrwürdiger Herr. Was aber vergänglich ist, ist das leidig oder freudig? Leidig, ehrwürdiger Herr. Was nun vergänglich, leidig, wandelbar ist, kann man dies mit Recht so ansehen? Dies ist mein, das bin ich, das ist mein Selbst? Gewiss nicht, ehrwürdiger Herr. Daher, Bhikkhus, was es irgend an Körperlichkeit gibt, was es irgend an Gefühl gibt, was es irgend an Wahrnehmung gibt, was es irgend an Gestaltungen gibt, was es irgend an Bewusstsein gibt, sei es vergangen, künftig oder gegenwärtig, eigen oder fremd, grob oder fein, gewöhnlich oder edel, fern oder nah, von jeder Körperlichkeit, von jedem Gefühl, von jeder Wahrnehmung, von allen Gestaltungen, von jedem Bewusstsein gilt, dies ist nicht mein, das bin nicht ich, das ist nicht mein Selbst. So hat man dies der Wirklichkeit gemäß mit rechter Weisheit zu betrachten. So erkennend, Bhikkhus, wendet sich der erfahrene, edle Schüler von der Körperlichkeit ab. Er wendet sich ab vom Gefühl. Er wendet sich ab von der Wahrnehmung. Er wendet sich ab von den Gestaltungen. Er wendet sich ab vom Bewusstsein. Abgewandt wird er ernüchtert. Durch die Ernüchterung wird er befreit. Im Befreiten ist die Erkenntnis. Befreit bin ich. Versiegt ist die Geburt. Vollendet der Reinheitswandel, getan das Werk, nichts weiteres nach diesem hier, so erkennt er. Dies sprach der Erhabene, beglückt freute sich die Gruppe der fünf Bhikkhus über das Wort des Erhabenen, während aber diese Lehrdarlegung gegeben wurde, löste sich bei der Gruppe der fünf Bhikkhus das Herz ohne Anhaften von den Trieben. Euch mag aufgefallen sein, dass der Buddha das Wort Krankheit benutzt im Hinblick auf alle fünf Daseinsgruppen, die ja hier vom Buddha systematisch durchgegangen werden. Der Buddha benutzt also die fünf Daseinsgruppen, die unser Dasein, unsere Existenz ausmachen, und spricht von der Tatsache, dass diese fünf Gestaltungen eben der Krankheit anheimfallen und dass aus diesem Grund die nicht selbst sind, beziehungsweise wenn sie unser Selbst wären, dann würden sie nicht der Krankheit anheimfallen. Was da drin steckt, ist die Annahme oder die Annahme, dass das, was tatsächlich uns gehört, unser Selbst ist, dass wir darüber Kontrolle haben und dass wir aber eben über diese Dinge keine Kontrolle haben. Das Wort Abada, Krankheit, gibt es auch im Vinaya für die Mönche, ist eine etwas schwerere Form von Krankheit. Also es nicht, gibt noch ein anderes Wort, Gilana, das so in einem leicht unwohl ist. Und wenn man dann irgendwelche Stärkungsmittel braucht, wie Gummibärchen und Lakritz und Schokolade oder Honig. Aber Abada ist schon etwas schwerwiegender und da erlaubt der Buddha auch etwas andere Mittel, um dieser schwereren Krankheit entgegenzuwirken oder ja. Gut, hier mit Krankheit übersetzt, ist sicherlich eine Möglichkeit. Aber es verweist eben darauf, und darauf kommt der Buddha ja auch am Ende der Lehrrede nochmal zurück, dass diese Dinge vergängen. Er bringt ja diese Reihe und fragt die Bhikkhus, ob diese Dinge vergänglich oder unvergänglich sind. Antworten vergänglich, und aufgrund der Tatsache, dass die Dinge vergänglich sind, sind sie leidhaft. Und aufgrund der Tatsache, dass sie eben vergänglich, leidhaft, wie der Buddha sagt, wandelbar sind, ist es eben nicht, also kann es einfach nicht bestehen, dass wir sagen, diese Dinge sind uns, diese Dinge gehören uns, diese Dinge sind mein, ich bin diese Dinge. Diese Daseinsgruppen sind mein Selbst. Und da liegt eben auch der Aspekt der Krankheit, nämlich Krankheit ist ja nur ein Wort. So, was ist Krankheit? Ist das Krankheit, wenn ich eine rote Nase habe oder einen Pickel? Oder ist das erst Krankheit, wenn ich Fieber habe? Oder ist das erst Krankheit, wenn ich Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen habe? Krankheit ist eigentlich eine Veränderung in der Körperlichkeit. Und aufgrund der Tatsache, dass wir diese Dinge als mein, als unser Selbst betrachten, haben wir natürlich das Bedürfnis, dass diese Dinge angenehm sind. Aber wenn sich etwas in eine bestimmte Richtung verändert, nämlich zum Negativen, unangenehm ist, dann betrachten wir das eben als Krankheit. Und deshalb kann der Buddha auch ohne Probleme das Wort Krankheit, weil eben die Vergänglichkeit dem zugrunde liegt, benutzen für all diese anderen Daseinsgruppen, weil im herkömmlichen Sprachgebrauch reden wir natürlich nicht davon, dass unsere Gefühle krank geworden sind oder dass unsere Wahrnehmung krank geworden ist oder unsere Gedanken, obwohl manche Leute haben sehr kranke Gedanken, aber ist nicht so im normalen Sprachgebrauch. Das wollte ich jetzt nur so als Erklärung dazu geben, dass ihr euch nicht vielleicht an diesem Wort Krankheit stört. Der Buddha gibt also eine Anweisung hier, geschicktes Mittel, um das, was der Buddha nicht selbst nennt, zu ergründen, zu untersuchen, zu erforschen, kennenzulernen. Mit dieser Herangehensweise, dass wir uns eben vor Augen führen, dass diese Dinge der Krankheit unterworfen sind und damit sich unserer Kontrolle entziehen, dass diese Dinge also vergänglich sind und damit immer leidhaft und damit eben nicht den Anspruch haben können, uns zu gehören, weil Dinge, die tatsächlich uns gehören, die wir sind, die stehen und die stehen innerhalb unserer Kontrolle und das eben bei den Daseinsgruppen nicht. Und das wissen wir ja auch alle, so im tiefen Inneren. Das ist ja auch der Grund dafür, dass wir überhaupt Angst beispielsweise verspüren. Ja, Unsicherheit, weil eben diese Dinge so labil sind, so flüchtig, so zerbrechlich, so auf so wackeligen Beinen stehen. Und deshalb ist ja auch in unserem Leben oder eigentlich in allen Bereichen, von wo Lebewesen sind, leben, dieser Anspruch, Sicherheit zu schaffen. Der Anspruch, uns selber oder uns gegenseitig ein Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit zu verschaffen, um eben genau dieser Realität zu entgehen. Aber weil es eben ein Unding ist, weil das, was der Buddha sagt, das sind universale Charakteristiken, das sind Charakteristiken, die das gesamte Samsara durchdringen, und es gibt nichts im gesamten Samsara, was nicht vergänglich, nicht daher leidvoll ist. Es gibt nichts, was ein Selbst hätte. Und wie können wir denn bei uns beginnen, mal nachzuforschen, wo unsere Vorstellung oder Wahrnehmung von selbst liegt? Weil ich denke mal, von Charakter zu Charakter ist es auch sicherlich unterschiedlich, wie und wo und an welchen Stellen Menschen dieses Selbst versuchen festzumachen oder zu bestätigen, um eben ihre Existenz, ihr Dasein, ihr Selbst zu rechtfertigen oder zu bestärken oder zu unterstützen, zu untermauern. Und das ist genau die Übung, die der Buddha hier rät, nämlich zu gucken, was sind denn die Dinge, die wir als unser Selbst annehmen. Weil der Buddha sagt ja nicht, es gibt kein Selbst, sondern er gibt ein geschicktes Mittel und sagt hier, diese Dinge sind nicht Selbst. Also, aber das wisst ihr ja noch nicht. Weil wenn wir das wüssten, das wissen wir alle aus den Sutten, wenn wir wirklich Anatta gesehen hätten, dann könnten wir beispielsweise mit Leichtigkeit und ohne Probleme die vier Jhanas erreichen. Eine Aussage vom Buddha: Jemand, der Anatta gesehen hat, kann man eben in die Jhanas gehen, so ganz ohne Probleme. Das können wir ja nicht. Oder zu unseren Freunden sagen: Hier, bin jetzt Stromeingetretener, habe nicht selbst gesehen. Das ist ja etwas, was wir benutzen müssen, benutzen sollten als geschicktes Mittel, um eben die Wirklichkeit, die dahinter liegt, zu ergründen, zu verstehen, um diese Weisheit, unserem Herzen die Möglichkeit zu geben, diese Realität, diese Tatsache anzunehmen. Wir nehmen also irgendwo da in diesen fünf Daseinsgruppen ein Selbst an. Also die Frage, die ich weiß noch von so einem Witz, habe ich glaube ich schon mal hier irgendwann in dem Zusammenhang gesagt, von so einem alter Zen-Witz, wie so ein Cartoon, da sitzt irgendwie so ein Meditierender so ganz gerade aufgerichtet und so eine Denkblase: Wer bin ich? Und dann der zweite Cartoon, irgendwie zweite Frame: Ich weiß nicht. Und dann der dritte Cartoon: Ist egal. Weil die Frage nach wer bin ich ist schlecht gestellt, ist schlecht formuliert. Weil der Grund dafür ist einfach, dass wir, wenn wir die Frage stellen würden, was bin ich oder wer bin ich, dann gehen wir ja schon davon aus, dass wir überhaupt irgendwas sind oder irgendwer sind. Und weil der Buddha ja davon von vornherein sagt, dass diese Dinge nicht selbst sind, wäre es also unvernünftig oder auch ungeschickt von uns, nach diesem vermeintlichen Ich in irgendeiner Form zu suchen. Aber Tatsache ist ja, dass wir diese Dinge als Selbst annehmen, als mein und als ich. Also müssen wir schauen, wo in diesen fünf Daseinsgruppen wir ein Selbst annehmen. Also nehmen wir beispielsweise an, dass Bewusstsein unser Selbst ist, dass wir sind der erkennt. Wir sind der weiß. Wir sind der bewusst ist. Bewusstsein ist meins. Ich bin Bewusstsein. Bewusstsein ist mein Selbst. Diese Fähigkeit zu erkennen. Wahrnehmung und Bewusstsein, die liegen gar nicht so weit auseinander. In einigen Sutten kommt es ziemlich deutlich raus. Wahrnehmung ist eine bestimmte Form. Das ist auch eine Form von Erkennen. Also wie sieht es aus? Wir leben in einer Welt, wo wir Wahrnehmung hat einen hohen Stellenwert. Also erleben, um vielleicht noch allgemeiner zu sagen, erleben. Wir wollen erleben, wir wollen etwas erleben. Ich will was erleben in meinem Leben. Ja, so. Und das ist ja, was Bewusstsein ist. Ja, dieser ständige Strom, dieser ständige Fluss von Eindrücken, der durch die sechs Sinne unser vermeintliches Ich ausmacht. Also je mehr ich wahrgenommen habe, je mehr ich erlebt habe, umso komplizierter oder vielleicht sogar eingebildeter ist ja meine Vorstellung von selbst. Ich bin der all das habe ich schon gelebt und da war ich schon und das habe ich schon gesehen. Und, ja, weil ich alles schon Tolles erlebt habe. Boah, bin ich toll. Das ist mein Erleben, mein Bewusstsein. Ja, oder nehmen wir an, dass unser Selbst vielleicht mehr auf der Ebene der Gestaltung liegt. Denken. Wie viele Menschen tun sich gegenseitig weh, um ihre Ansichten und Meinungen und Gedanken und Ideen zu verteidigen, zu untermauern, zu unterstützen, zu beteuern. Kriege werden geführt, weil Leute unterschiedliche Ideen haben, unterschiedliche Gedanken. Es ist bedrohlich für Menschen, wenn die plötzlich mit Leuten oder Menschen zusammenkommen, die anders denken, die andere Ideen haben, andere Ansichten, andere Meinungen. Sind wir unsere Ideen, sind wir unsere Gedanken, sind unsere Gedanken unser Selbst? Oder die bessere Frage, halten wir diese Gedanken für unser Selbst? Wir können immer, wenn Gedanken kommen, mal in dieser Weise diese Gedanken betrachten, von dieser Perspektive, mit diesem geschickten Mittel, was der Buddha uns da gibt. Oder Wahrnehmung. Wahrnehmung ist die Wahrnehmung mein Selbst. Wir wissen alle, dass wir in einer Wahrnehmung leben, die wir nicht unbedingt mit unseren Mitmenschen teilen. Die Wahrnehmung ist eine Sache, die noch in gewisser Weise individueller ist als jetzt Bewusstsein. Die Wahrnehmung ist noch spezifischer als Bewusstsein. Die Wahrnehmung, die ja auch bedingt ist durch unsere Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, wie wir erzogen worden sind, in welchem Land wir groß geworden sind, wie unsere Schulausbildung war, mit welchen Menschen wir zusammenkamen, wie viel von der Welt wir gesehen haben, was wir gelesen haben, was wir gehört haben. All diese Dinge machen ja unsere spezifische Wahrnehmung aus. Und es ist ja so erschreckend, wir fühlen uns da genauso bedroht, wenn wir plötzlich feststellen, dass andere Menschen ganz anders wahrnehmen. Die leben in einem ganz anderen Film. Wir leben alle in unserem eigenen gemachten Film. Und diese Dinge sind gemacht, selbst gemacht. Unsere Ansichten, unsere Wahrnehmung, unsere Gedanken sind selbst geschaffen. Aber weil eben auch unsere Wahrnehmung der Krankheit anheimfällt, und das merken wir, unsere Wahrnehmungen verändern sich, unsere Gedanken verändern sich, unser Bewusstsein verändert sich. Und diese Veränderung ist mitunter schmerzhaft. Manchmal angenehm, aber oftmals auch schmerzhaft. Wahrnehmung, die ja auch durch die 6 Sinne geht, was wir sehen, das löst ein Gefühl aus, die Gefühle lösen Wahrnehmung aus, die Wahrnehmung Gedanken. Und diese Wahrnehmungen verändern sich mit der Krankheit, mit der Veränderung. Gefühle verändern sich. Ein Gefühl, was dieser Wahrnehmung mitunter zugrunde liegt, ist so kurzlebig, dass es eigentlich eher unwahrscheinlich ist, dass wir beispielsweise in unseren Gefühlen dieses Selbst festmachen. Und trotzdem dreht sich unser ganzes Leben darum, angenehme Gefühle zu versuchen, angenehme Gefühle zu erlangen und dann möglichst lange aufrechtzuerhalten. Aber so ein Gefühl vergleicht der Buddha mit einem Tropfen Wasser, der, wenn es regnet, auf eine Pfütze tropft. Das macht plöpp und dann ist das wieder weg. So ein Gefühl selbst, das eigentliche Vedana, was ja immer nur angenehm, unangenehm oder neutral ist, ist unglaublich kurzlebig. Aber die Wahrnehmung, die sich dann um dieses Gefühl oder aus diesem Gefühl zusammenspinnt, die kann natürlich länger währen und mitunter auch wieder neue Gefühle produzieren. Und so versuchen wir halt eben diesen Gefühlshaushalt irgendwie die ganze Zeit zu kontrollieren, zu manipulieren, aber doch immer, wenn wir genau hinschauen, oder wenn wir überhaupt bemüht sind hinzuschauen, mit dem Wissen, dass das eigentlich gar nicht geht. So ein Gefühl erlangen zu wollen, ist echt für Narren, eigentlich. Weil so kurzlebig ist, weil oftmals so viel Anstrengung kostet, ein bestimmtes Gefühl zu erreichen, was dann wieder so schnell vergangen ist. Also von daher die Gefühle, ich glaube, die wenigsten von uns würden vielleicht sagen, die Gefühle sind mein Selbst. Also da kann man wahrscheinlich am ehesten noch nachvollziehen, dass das nicht angeht. Und die Körperlichkeit, womit der Buddha hier anfängt, die Körperlichkeit selber, die ja eigentlich nur Feuer, Erde, Wasser, Luft und, wie wir wissen, Raum beinhaltet. Also Körperlichkeit ist sowohl also innerliche Körperlichkeit, aber auch eben Körperlichkeit, die wir durch die anderen Sinne wahrnehmen, also Form, fällt da genauso mit rein. Also Körperlichkeit, alles, was sich in irgendeiner Weise aus den vier oder fünf Elementen zusammensetzt, fällt in den Bereich Körperlichkeit. Und ja, wie sieht es damit aus? Buddha sagt, wir müssen da schauen, untersuchen, halte ich diese Körperlichkeit für mein Selbst? Und die Körperlichkeit hängt ja ganz eng zusammen mit den fünf körperlichen Sinnen. Der Körper und die fünf Sinne, die ja eigentlich unser meistes oder ein Großteil unseres Erlebens ausmachen, sind ja ganz eng miteinander verbunden. Der Körper ist ja eigentlich nur da, um diesen fünf Sinnen überhaupt zu ermöglichen, da zu sein. Manche Leute mögen sagen, die Sinne sind dazu da, um den Körper in irgendeiner Weise zu beschützen. Und das stimmt sicherlich auch, aber eigentlich ist der Körper eher derjenige, der dazu da ist, um diesen Sinnen überhaupt eine Möglichkeit zu geben, da zu sein. Also der Körper ist eigentlich diese fünf Sinne. Also das sind, ist die Essenz oder das, worum es uns eigentlich geht bei diesem Körper. Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, das ist unser Leben. Wir wollen angenehme Dinge sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Und diese Körperlichkeit, die ja dem Ganzen, ich sag mal, zugrunde liegt, ist ja auch sehr, also ist nicht so kurzlebig wie ein Gefühl. Aber wir merken, wir wissen alle, dass wir altern. Und dieses Altern ist eine Form von Krankheit. Diese Veränderung der Körperlichkeit zum Alter hin ist in sich eine Krankheit. Wir sprechen oftmals von der Blüte oder der Hochzeit. Der Buddha hat mal ganz brisant gesagt, die Blüte eines Mädchens liegt zwischen 15, 16 und 17 Jahren. Und das habe ich irgendwann mal in einem Vortrag in Australien gesagt. Da musste ich mir hinterher anhören, das würde ja gar nicht stimmen. Also eine Frau wäre ja erst richtig reif und richtig in der Blüte, wenn sie... Und dann kamen halt die verschiedenen Ideen und Meinungen und Ansichten, wann jetzt eine Frau ihren Höhepunkt hat. Ne? Ist die mit 30 am Höhepunkt oder mit 24 oder mit 25? Ist ja auch egal. Wichtig ist ja in der Aussage vom Buddha, der Buddha hätte ja auch sagen können, 20, 21, 22, spielt ja auch gar keine Rolle. Wichtig ist, der Buddha hat 3 Jahre genannt, er hat nicht nur ein Jahr gesagt, er hat nicht nur einen Punkt genannt, er hat darauf verwiesen, dass es einen Bereich gibt, in dem dieser Höhepunkt oder in dem dieser Höhepunkt fallen kann. Und ich selber habe Freundinnen gehabt, die mit 18 schon angefangen sind, auseinanderzufallen. Die Brüste fingen an zu hängen und das wurde alles ein bisschen labbriger und das war schon nicht mehr so knackig, wie als sie noch 17 oder 16 war. So, von daher habe ich gedacht, astrein, der Bruder hat recht. 15, 16, 17 ist der Höhepunkt. Aber dann bist du natürlich ein Pädophil, ne, in unseren Breiten, weil ne, mit 15, 16, 17-jährigen Mädchen darf man natürlich noch nicht. Schade eigentlich. Ne? Aber so sieht's aus. Aber stimmt das denn überhaupt? Weil eigentlich, wenn an anderen Stellen sagt der Buddha das, und das ist auch wieder so nett, weil ja, der Buddha ist halt kein Dogmatiker. Ja, der sagt an anderen Stellen ganz klar, der Alterungsprozess, der fängt in dem Moment an, wo du geboren bist. In dem Moment, wo da irgendwas entstanden ist, geht er dem Ende entgegen. Unaufhaltsam. So. Und das ist auch eine Form von Krankheit, das ist auch eine Form von Altern. Das heißt, dieser Körper, der ja eigentlich unsere Grundlage ist, wenn wir da unser Selbst annehmen, dann merken wir irgendwann auch, wenn wir hingucken, genau das beobachten, das ist eigentlich nicht zu halten. Aber weil ja unser Begehren nach Angenehmem so stark ist, ist natürlich die Beobachtung dieser Realität, dieser Fakten, dieser Charakteristiken so schwierig. Weil wie lange mag sich der normale Geist mit diesem Aspekt der Vergänglichkeit, mit diesem Aspekt der Leidhaftigkeit befassen? Wie lange mögen wir uns zugestehen, dass wir eigentlich überhaupt keine Kontrolle haben? Aber genau das ist ja das Versprechen, was der Buddha gibt. Er sagt, wenn wir wirklich genau hinschauen, den Mut haben, genau mal hinzugucken, wo in dieser Körperlichkeit nehmen wir denn ein Selbst an? Wie gehen wir denn mit unserem Körper um? Wo und wann und wie und zu welcher Zeit, in welcher Form nehmen wir denn in dieser Körperlichkeit ein Selbst an? So normale Prozesse wie Essen. Wenn unser Körper ist, dann haben wir natürlich ein großes Interesse daran, was wir diesem Körper zuführen in Form von Nahrung. Je mehr ich in diesem Körper selbst annehme, umso wichtiger wird Essen. Essen wird zu einem unheimlich großen Ereignis, wo die meisten Menschen ein unheimliches Ding draus machen. Während wenn ich begriffen habe, dass dieser Körper nicht mein Selbst ist, dass er sowieso auseinanderfällt, und dass ich jetzt sowieso nicht kontrollieren kann, dann ist mir das so schnurzegal, solange da irgendwas reinkommt, was den irgendwie für noch einen weiteren Tag am Leben erhält. Das reicht. Das muss nicht irgendwie makrobiotisch oder vegan oder braucht auch nicht vegetarisch oder sonst irgendwie zu sein. Das ist eigentlich völlig egal. Solange das einigermaßen nahrhaft ist, müsste es eigentlich reichen. Aber da können wir ja an so einem Beispiel, so einem relativ banalen Beispiel, können wir ja sehen, dass wir eben diesem Körper doch scheinbar einen anderen Stellenwert beimessen als der Buddha. Je mehr Gedanken ich mir mache darum, was ich jetzt diesem Körper zu essen gebe und wie problematisch das für mich wird, wenn ich nicht genau das Essen kriege, was ich brauche oder meine haben zu müssen, umso mehr müsste ich eigentlich wach werden und die rote Lampe müsste angehen und mir sagen, hey, in diesem Körper scheine ich ja doch ein Selbst zu vermuten. Das scheint ja doch meins zu sein. Das scheint ja doch ich zu sein. Sonst wäre das ja nicht so wichtig mit dem Essen. So zum Beispiel. Oder so ein Ding wie Hygiene. Habe ich heute noch irgendwie die Tage mit Tante Chito ein bisschen drüber geplaudert, als wir vom Almosengang zurückkamen von Weißenbach. Also dieser ganze Hype, der gemacht wird um Hygiene. Und alles muss unheimlich sauber sein und steril und das ist auch, weil wir eben den Anschein haben, dass dieser Körper uns gehört, dass unser Körper ist. Deshalb meinen wir, den unheimlich verhätscheln und vertätscheln zu müssen und merken eigentlich gar nicht, dass wir uns dabei eigentlich gar nicht unbedingt was Gutes tun. Ja? Weil je steriler oder je pedantischer ich mit Hygiene verfahre oder umgehe, umso anfälliger bin ich eigentlich. Also ich kenne Eltern beispielsweise, die, wenn die da ihre Kinder mit den Händen auf den Boden fassen sehen, dann kriegen die Kinder gleich eins hinter die Ohren, weil der Boden ist ja schmutzig. Und jeder, der mal irgendwie in Indien gewesen ist oder mal in Thailand oder überhaupt in irgendwelchen Ländern gelebt hat, wo Kinder einfach in der Natur draußen spielen und rummachen, die spielen im Dreck. In Indien, ein Freund von mir, der hat in den 80er Jahren für für UNESCO einen Werbespot gedreht, wo die in den vier schrecklichsten Städten der Welt kleine Kinder filmen sollten für UNESCO, ja, aber bitte nicht die mit den dicken Bäuchen und den Fliegen im Gesicht, sondern irgendwie süße kleine Kinder in dreckigen Slum-Gegenden. Das war so irgendwie der Deal. Ich weiß nicht genau, worum es darum ging. War also ein Werbeclip für UNESCO. Und die waren in Mexico City, die waren in Manila, die waren in irgendeinem ganz harten Ding da in Afrika. Ich weiß gar nicht, wo die waren. Und dann noch irgendwo. Ach ja, Kalkutta, genau. Und die haben also für Kids gefilmt, die also wirklich da bis zum Knien in Scheiße gespielt haben. Also da war wirklich, die waren wirklich bis irgendwo zwischen Knöchel und Knie tief in Kot und haben da noch nach Sachen gesucht, die irgendwie essbar oder brauchbar waren. So. Das ist jetzt mal ein anderes Extrem. So. Und da muss man sich auch fragen, dann, ja, wie gehe ich mit meinem Körper um? Was ist meine Einstellung zu diesem Körper, der ja laut dem Buddha vergänglich, leidhaft ist, nicht meiner ist, wenn ich mich beispielsweise dusche oder wasche oder mich esse oder wenn ich zur Toilette gehe oder Also dieses Beobachten, was ja auch Teil der Satipatthana ist, der Art und Weise, wie ich meinen Körper wahrnehme, wie ich über meinen Körper denke, was ich für eine Meinung oder Ansicht habe im Hinblick auf diesen Körper. Und da stellen wir oftmals mit Schrecken fest, ich als Mönch nach so vielen Jahren der Praxis, wie doch dieser Körper sich immer noch in meinem Geist als ein Selbst einschleicht. Das ist mein Körper. Das mir unwohl wird, wenn ich eine Veränderung in meinem Körper feststelle, die jetzt vielleicht überraschend oder unerwartet kommt. Ich hatte keine Probleme, ich habe jetzt die ersten beiden Zähne raus, einen oben rechts und einen oben links. Bin also jetzt offiziell Opa, wenn ich auch keine Enkel habe oder so weiter, aber das war kein Problem. Also das war irgendwie, das hat bei mir kein besonderes Leid ausgelöst, dass mir da jetzt zwei Zähne fehlen. Das Leid, was eigentlich viel schlimmer ist, ist, dass mir alle Leute jetzt erzählen, was ich da jetzt unbedingt machen muss, damit die Zähne da jetzt auch nicht sich verschieben und der Kiefer sich verschiebt und dass der Biss da nicht mehr stimmt und dass dann da was passiert und hier was passiert. Das ist eigentlich viel leidhafter als die Tatsache, dass ich irgendwie jetzt nicht mehr so gut kauen kann wie vor 3 Jahren. Das ist mir eigentlich egal, kann ich mich dran gewöhnen und gut ist. Aber dass mir alle Leute erzählen, was ich jetzt alles mache, was natürlich lieb gemeint ist. Aber Tatsache ist nun mal, dass Zähne ausfallen. Dass Zähne irgendwann nicht mehr da sind. Dass die gelb werden und brüchig werden und irgendwann ausfallen und dass irgendwann mit dem Essen nicht mehr so toll klappt wie früher. Aber es sind andere Veränderungen im Körper, die unerwarteten. So Sachen, die, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber es gibt so Momente, wo du dann plötzlich merkst, das ist doof. So. Im Moment habe ich in meinem linken Knie da irgendwas in meiner Kniekehle, keine Ahnung, also jedes Mal, wenn ich mich bücke, um mich zu verbeugen, irgend so eine Sehne ist da im Weg, die eine bestimmte Stellung erfordert, um in Ordnung zu sein. Wenn ich mich da in einer bestimmten Stellung hinknie, dann tut es da irgendwie im Moment weh. Also ich kann sitzen stundenlang, kein Problem, aber dieser Moment des sich hinkniens, da ist irgendwas in der Kniekehle, irgendeine Sehne, irgendwas ist da angeschwollen oder dick oder keine Ahnung. So. Ja? Und da habe ich mich des Öfteren beobachtet, wie wieder Aversion, wieder Ärger, wieder Unmut in mir hochkam, weil es ist einfach nervig. So. Aber es ist nur deswegen nervig, weil ich den Anspruch habe, dass das mein Körper ist. Also nehme ich diesen Körper scheinbar doch als mein Selbst. Und so Sachen, die müssen wir beobachten. Und wenn wir die sehen, dann auch wirklich unseren Geist dabei halten und zu gucken und dann diese Formel, die der Buddha uns gibt, anzuwenden, um dieses Muster, dieses Gewohnheitsmuster zu versuchen zu brechen. Und das können wir am besten, wenn der Geist still ist. Wenn der Geist still ist und wir richten dann unsere Aufmerksamkeit auf den Körper, dann ist die Wahrnehmung nicht mehr so von dem Gewohnheits. Also es ist nicht mehr so diese gewohnheitsmäßige Wahrnehmung, die tritt in den Hintergrund in dem Maße, in dem der Geist still wird. Darum ist ja Samadhi so ein gutes Mittel, um diese ganzen gewohnheitsmäßigen Wahrnehmungen mal für eine Zeit lang auszulöschen. Weil wenn der Geist still ist, dann ist da eine andere Form von Wahrnehmung, die uns dann auch in Retrospekt wieder erlaubt, diese dann wieder erneut aufkommenden gewohnheitsmäßigen Wahrnehmungen besser zu erkennen. Wenn der Geist mal eine Zeit lang still war, dann fallen uns plötzlich solche Sachen viel, viel, viel deutlicher auf. Während wenn das immer so in diesem gewohnten Trott weiterläuft, der Geist gar nicht mal so den Abstand dazu kriegt, weil sich das irgendwie alles die Hand gibt und so in diesem Muster, in diesem Trott vor sich hin läuft, dann können wir das gar nicht so genau sehen. Aber obwohl ich ja eben gesagt habe, dass diese Gefühle so flüchtig sind, lohnt sich das trotzdem, diese Gefühle zu versuchen, wirklich mal unter die Lupe zu nehmen. Weil wir fühlen ja die ganze Zeit. So die Tatsache, dass wir entweder angenehme, unangenehme oder neutrale Gefühle fühlen, ist ja unbestreitbar. Da sind ja immer Gefühle. Durch Gesehenes, Gehörtes, Gerochenes, Geschmecktes, Berührtes. Diese Gefühle, die mit den Sinneseindrücken einhergehen, die sind ja ständig da, wenn wir in dem normalen Bewusstseinszustand sind, wo diese fünf Sinne aktiv sind. Und da genauer hinzuschauen auf dieses Geplätscher der Gefühle mit diesem Rat oder dieser Formel, die der Buddha uns da gibt, ist auch sehr hilfreich. Kann auch sehr hilfreich sein. Auch jetzt außerhalb der Meditation. Also auch außerhalb der Meditation zu sehen, wie reagiere ich denn auf bestimmte Gefühle. Genau wie ich gerade gesagt habe, das ist ein unangenehmes Gefühl in den Knien. Was ist denn da für eine Reaktion? Oder das ist ein angenehmes Gefühl. Ich sehe irgendwas Angenehmes. Wenn es meins ist, wenn ich das bin, wenn es mein Selbst ist, dann bin ich natürlich bestrebt und bemüht, dieses Gefühl so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Während, wenn ich Achtsamkeit, geschärfte Achtsamkeit habe, dann ist das nicht so wichtig, weil der Geist dann in sich ruht. Der Geist hat einen gewissen Abstand, der ist nicht so bemüht, jetzt die Gefühle, die durch die Sinne in uns eindringen, zu kontrollieren oder zu manipulieren. Weil er eine gewisse Grundzufriedenheit in sich hat, die ja auch ein mentales oder ein geistiges Gefühl mit sich bringt, wird eigentlich, wenn das dann der Fall ist, schwerer wiegt als jetzt dieses Kommen und Gehen der Gefühle in der Welt der fünf Sinne. Aber wenn wir natürlich diese Stabilität oder diese Achtsamkeit nicht haben, dieses Grundgefühl im Geiste, diese Grundzufriedenheit oder diese anderen Gefühle, die mit beispielsweise Reuelosigkeit durch gute Ethik etc. oder Großzügigkeit, durch diese Dinge, wenn wir nicht von diesen Gefühlen zehren, dann stehen natürlich die Sinne, das Gesehene, Gehörte, Gerochene, Geschmeckte und Berührte viel mehr im Vordergrund. Und da dreht sich ja in der Regel bei den meisten Menschen alles drum. Und da eben zu sehen, wie kann ich das entlarven? Wie kann ich das meinem Geist erlauben oder ermöglichen, die Wahrheit zu sehen im Hinblick auf diese Vergänglichkeit der Gefühle und die Tatsache, dass das eigentlich gar nicht nötig ist, so pedantisch darum bemüht zu sein, irgendwie ständig angenehme Gefühle durch die Sinne reinholen zu müssen. Und wenn ich merke, dass das doch der Fall ist, dass irgendwelche Sachen, die ich esse oder trinke oder die ich irgendwo hingehe, um irgendwas Tolles zu sehen oder zu hören oder was weiß ich, was ich für ein Bett habe und was ich für eine Matratze habe und wie weich das Oberbett ist und was ich für ein tolles Kopfkissen habe mit Ohrloch und allem, ganz tolle Sachen, damit auch bloß der Körper da irgendwie in einer Weise liegt oder sitzt oder steht oder geht, um ohne bloß irgendwelche unangenehmen Gefühle zu produzieren. Wenn ich merke, dass ich mich in dieser Welt noch unheimlich tummle, wenn diese Dinge noch unheimlich wichtig für mich sind, dann müsste auch hier im Hinblick auf diese Sutta die rote Lampe angehen und sagen, hey, Gefühle, das ist mein Selbst, das ist meins, das ist meine Welt. Und wir merken eigentlich mit den Jahren, mit der durch die Praxis, wie hoffentlich diese Dinge nicht mehr so wichtig sind. Aber da müssen wir halt ehrlich sein und gucken und wirklich mit dieser Gefühlswelt auch entsprechend versuchen zu arbeiten, um die zu verstehen. Und die verstehen wir ja auch, genau wie den Körper, dann im Einklang mit der Meditation besser, weil der Kontrast dann eben da ist. Der Kontrast von einem stillen Geist in einem guten, friedvollen Geisteszustand ist ein ganz anderer als der, der dann wieder in diese Welt der Sinne sich begibt. Und selbst im Kloster. Ich meine, wir sind hier nicht den furchtbaren Sinneseindrücken ausgesetzt, die ihr unter Umständen ausgesetzt seid, wenn ihr zur Arbeit gehen müsst und Familie habt und Verwandte und tausend Leute und keine Ahnung, was ihr alles so macht. Aber der normale Mensch hat natürlich da einen ganz anderen, eine ganz andere Bandbreite. Und deshalb ist es ja auch so schwierig, diese Sachen wirklich genau unter die Lupe zu nehmen. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass von Zeit zu Zeit ihr euch mal in einen Bereich begibt, wo das eben nicht so überwältigend ist. Mal für eine Woche ins Kloster kommen oder so. Ja, oder dieser Wahrnehmung. Also für mich Wahrnehmung von diesen fünf Daseinsgruppen einer der spannendsten. Einer Schwanzen kann das, um den im Hinblick auf nicht selbst zu untersuchen. Ja, weil Wahrnehmung ist, hat unheimlich viel mit Gewohnheit zu tun. Ja, weil Wahrnehmung ist ja eigentlich gelerntes Wissen, sage ich jetzt mal so. Vielleicht nicht ganz technisch korrekt, aber wir nehmen ja wahr, aufgrund der Tatsache, dass wir immer so wahrgenommen haben oder dass wir irgendwie gelernt haben. Und wir geben uns mit bestimmten Wahrnehmungen zufrieden. Und das schafft sozusagen unsere Welt. Also ein Großteil unserer Welt besteht wirklich aus diesem Kanda der Wahrnehmung, weil das ist so, ich weiß nicht, wie ich jetzt sagen soll, ist so der Lebenssaft, ja, so dieses, also ist da, wo ich immer für mich festgestellt habe, da bin ich entweder am meisten gefangen oder am meisten frei. Ja, weil wenn ich mir aussuchen kann, wie ich wahrnehme, was ich wahrnehme, ja, dann ist eine gewisse Form der Freiheit. Da. Aber wenn ich einer bestimmten Wahrnehmung ausgesetzt bin oder auch bestimmten Gedanken ausgesetzt bin, dann merke ich da am meisten, wie unfrei ich eigentlich bin. weil ich kann es da nicht verändern. Das sind so Muster, die wir, wenn wir nicht wirklich hingucken, überhaupt gar nicht mitbekommen. So die Wahrnehmung, die du von, was ich, Ausländern hast, oder die Wahrnehmung, die du von einem bestimmten Land hast, oder die Wahrnehmung, die du von bestimmten Menschen hast, oder die Wahrnehmung, die du hast, wenn ein bestimmter Geruch entsteht, oder die Wahrnehmung, die entsteht, wenn du irgendwas hörst, oder keine Ahnung, da kommt sofort diese Wahrnehmung, ist unmittelbar mit diesem Gefühl, mit diesem Sinneseindruck verbunden, und du merkst, du hängst in dieser Wahrnehmung fest. Das ist meine Wahrnehmung. Und das ist eigentlich für mich, war das immer am beängstigsten, wie auch immer, weil ich da einfach gemerkt habe, wie unfrei ich bin. Wie vorgeformt die Art und Weise ist, wie ich wahrnehme. Und da können wir eben, und das ist eben, warum die Meditation so wertvoll ist, weil die halt diese ganzen alten Wahrnehmungen komplett erstmal löscht. Also wenn der Geist mal einmal richtig still ist, dann ist der ganze Wahrnehmungsmüll, der normalerweise da passiert, ist raus. Und das ist so, wie als wenn du, also nach einer richtig guten Meditation, hast du echt manchmal richtig die Möglichkeit wahrzunehmen, wie du willst. Jetzt nicht in allen Bereichen, aber so in bestimmten Bereichen kannst du dann echt Nein sagen oder Ja sagen. Du hast wirklich die Wahl. Sati ist stark genug, durch den stillen Geist. Die Wahrnehmungen waren einmal kurz weggeblasen. Und wenn du dann wieder anfängst, in diesen normalen Prozess oder Wahrnehmungsprozess zurückzukommen, kannst du das wirklich unterminieren, untergraben, verändern. Und tatsächlich ist Wahrnehmung eine Sache, die da eigentlich völlig willkürlich ist. Wie ich eben schon gesagt habe, Wahrnehmung ist von Mensch zu Mensch immer verschieden. Wir nehmen alle anders wahr. Aber in dem Maße, in dem wir eben in dieser Wahrnehmung unser Selbst sehen, können wir uns diesen Gewohnheitsmustern unheimlich schwer entziehen. Weißt du, die Story, die habe ich, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, da ist aus, glaube ich, aus dem Dhiranikaya sogar. Irgendwie zwei so Typen, die irgendwo auf Schatzsuche gehen, und der eine, der, wir finden beide irgendwie, was finden die irgendwie, ich glaube Leinen oder Hanf oder irgend so Stoff, alten Stoff, und packen den schön zusammen und tun sich den auf den Kopf, ja, und denken jetzt, ich habe jetzt hier Hanf oder Leinen, super. Und dann finden sie irgendwie besseren Stoff, irgendwie Baumwolle und dann irgendwie Seide, keine Ahnung. Und der eine von den beiden, der tauscht immer die alte gegen das neue aus. Ne? Und schmeißt er den alten Hanf weg und nimmt irgendwie die Baumwolle, dann schmeißt er die Baumwolle weg, nimmt die Seide, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Und dann finden sie irgendwann auch Kupfer und Silber und natürlich am Ende Gold. Ist ja eine Schatzsuche, schließlich muss ja auch Gold am Ende dabei rauskommen. Und der eine, der, ne, kommt dann wirklich zurück da von der Schatzsuche mit einem Pott voll Gold auf dem Kopf. Und der andere, der hat immer noch seinen Hanf. Ne? Weil der war jetzt schon so gut gepackt und den hatte ich jetzt schon auf dem Kopf und das war jetzt alles zu mühselig und so. Und als sie dann zurückkamen, dann ist der eine, der ist dann irgendwie geehrt worden, den anderen haben sie irgendwie, glaube ich, verjachtet, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Ich ist schon ewig lange her, dass ich die Sutta gelesen habe. Aber also es war einfach klar, worum es ging. Es geht einfach darum, dass wir an diesen Wahrnehmungen festhalten, weil eben bequem ist. Das sind gelernte Wahrnehmungen, die uns irgendwo bequem sind. Die sind vergewöhnt, das passt alles und wir wollen eigentlich gar nichts anderes. So. Das ist halt die Gefahr. Und wenn wir aber wissen, und das lernen wir ja durch Samadhi, durch Meditation, dass Wahrnehmung völlig willkürlich ist, und das ist ja das Interessante, ich meine, wie viele hunderte von Leuten schon zu mir gekommen sind und über ihre verrücktesten Wahrnehmungen in der Meditation gesprochen haben, also von Heiß- und Kaltgefühl bis hin zu Tickeln und sagt man, egal, also ist ja die Bandbreite von Wahrnehmungen, wenn der Geist anfängt still zu werden, ist sowas von unglaublich weit. Aber die Tendenz ist natürlich dann immer Unheimliches daraus zu machen. Aber jemand, der eben diese Möglichkeit, neue Türen der Wahrnehmung zu öffnen, nicht hat, der ist ja in der Regel halt in diesen alten Wahrnehmungsmustern gefangen. Und der sieht da auch sein Selbst. Und das müssen wir halt versuchen zu untergraben, weil diese Wahrnehmungen sind tatsächlich der Krankheit unterworfen. Die fallen der Krankheit anheim. Diese Wahrnehmungen verändern sich. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, ich nehme heute nicht mehr so wahr wie vor 20, 30 Jahren. Das sind gewisse Wahrnehmungen, die sind komplett ausgelöscht. Und andere sind da, die entstanden sind, entweder durch Meditation oder durch, oder auch immer, Reflexion, Kontemplation oder einfach, ja, Leben. Life goes on. Wir lernen neue Wahrnehmungen. Aber in dem Maße, in dem wir eben verstehen, dass Wahrnehmung bedingt ist und sich verändert und damit leidhaft ist und damit gar nicht meiner Kontrolle unterliegt, wird auch die Art und Weise, wie wir wahrnehmen oder die Wahrnehmung selbst, nicht mehr so wichtig. Und wir fühlen uns dann auch nicht bedroht von Wahrnehmungen anderer. Genauso wie auf der Ebene von Gedanken oder Ansichten oder Meinungen. Wie viele Menschen halten ihre Gedanken für ihr selbst? Und das ist, glaube ich, die... Jetzt kommen wir ja eigentlich zu dem Eingemachten. Da liegt ja eigentlich das, wo die meisten Leute eine ganz starke Identifikation haben mit ihren Gedanken. Weil wenn das nicht meine Gedanken sind, dann kann ich die loslassen, dann kann ich die an die Seite setzen, dann kann ich mich da rausziehen, dann kann ich die ablegen. Dann muss ich die nicht denken. Wenn ich aber noch völlig verstrickt bin in diesen Gedankenmustern und mich da gar nicht rausziehen kann, die gar nicht irgendwie von irgendeinem Punkt aus als Gedanken betrachten kann, geschweige denn mich da daraus zu lösen, dann muss ich davon ausgehen, dass diese Gedanken tatsächlich mein Selbst sind, dass ich da mein Selbst annehme, in diesen Gedanken mein Ich liegt, mein Selbst. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade für uns, die wir ja auch gerne meditieren, dass wir da wirklich mit üben, weil gerade diese Formel, die der Buddha hier sagt, immer wieder zu hinterfragen. Diese Gedanken, wo kommen die her? Wo gehen die hin? Wo haben die ihren Ursprung? Sind die vergänglich? Sind die unvergänglich? Ist das leidhaft? Ist das nicht leidhaft? Je mehr ich das so in der Weise betrachte, und je mehr ich dann ab und zu mal den Geist erlebe, wenn er still ist, umso mehr habe ich eine Perspektive zu diesen Gedanken und kann die dann auch mal mit Weisheit von Zeit zu Zeit, zumindest für eine gewisse Zeit, als Nicht-Selbst erachten, und dieses Nicht-als-Nicht-Selbst-Erachten führt dann auch dazu, dass Einsicht stattfindet und die Gedanken aufhören. Einfach so, die sind plötzlich nicht mehr da, die sind weg. Und das ist dann unheimlich befreiend, wenn der Geist plötzlich still wird und merkt, er muss gar nicht denken. Klar, das können wir nicht immer, sonst wären wir wahrscheinlich schon, weiß ich, Anagami oder Arhat. Aber das muss einfach dazugehören, diese Gedanken immer wieder zu hinterfragen und zu kontemplieren, dass ich nicht mein Selbst da festmache. dass ich mich nicht über diese Gedanken definiere oder mit den Gedanken identifiziere. Weil sonst, wenn jemand anders denkt, dann werde ich ärgerlich. Wie kann der so denken? Wie kann der so einen Quatsch erzählen? Wie kann der so drauf sein? Das ist bei dem irgendwie auch der gleiche Quatsch wie bei mir, nur irgendwie etwas anders. Die sind genauso, das sind genauso doofe Gedanken, die sind nur ein bisschen anders. Und dann fühle ich mich da auch nicht so bedroht. Und ich muss dann auch nicht reagieren, weil das ist ja diese Aspekte des Geistes, dieses Chetana, dieses Tun, dieses Handeln und dieses Vijnana, was ja eigentlich nur dieses Wissen oder Erkennen ist. Und einer der wichtigen Teile in diesem Sankara-Kanda ist ja Wille oder Absicht, Chetana. Und das ist ja das, was eigentlich tut. Das ist ja das, der Buddha sagt ja, Chetana ist Kamma. Kamma ist Chetana. Handlung, Wille, Absicht, da passiert Kamma. Das ist Tun, das ist Machen, das ist Handeln, da setze ich irgendwas in die Welt. Mit meiner Absicht, mit meinem Willen schaffe ich. Das ist die Schöpferkraft. Das ist der Wille, Chetana. Die Künstler nennen das Kreativität, das ist der gleiche in Grün. Ja? Der Wille, irgendwas zu machen, der Wille, irgendwas zu bewirken, der Wille, irgendwas zu verändern, der Wille, irgendwas zu erreichen, ja, zu schaffen, zu machen, zu tun, der Welt etwas entgegenzusetzen. Ist das der Teil in meinen 5 Kandas, den ich am stärksten mit meinem Selbst identifiziere? Chetana, was ist Chetana? Was ist Wille? Freier Wille? Blödsinn, gibt keinen freien Willen. Freier Wille ist ein Oxymoron, geht nicht. Wille ist bedingt. Ist genauso bedingt wie alles andere auch. Aber wir haben halt nicht genug Sati, um zu sehen, dass Wille bedingt ist. Wobei wir das eigentlich leicht sehen können müssten, und das tun wir ja auch hoffentlich, wenn wir anfangen zu meditieren, weil dann merken wir plötzlich, wir können gar nicht anders denken. Ich kann gar nicht anders beabsichtigen, als ich jetzt da beabsichtige. Weil wir merken das am deutlichsten, wenn wir versuchen, keine Absichten zu haben. Keinen Willen zu haben. Weil Meditation fängt ja eigentlich erst an, interessant zu werden, wenn dieser Wille so weit seinen, ich sage einfach mal, Zweck erfüllt hat, dass er wegfallen kann. Diese Idipada, diese Kräfte, die den Geist in eine bestimmte Richtung schubsen, die haben ja irgendwann ihren Zweck erfüllt, hoffentlich. Und dann wird die Meditation ja eigentlich automatisch. Dann läuft das einfach ab. So. Und das empfinden wir als angenehm. Und die Tatsache, dass wir das als angenehm empfinden, müsste uns ja schon hellhörig werden lassen, weil wenn wir uns ja mit dem Willen identifizieren als mein Wille, mein Selbst, dann wäre das ja was ganz Tolles. Aber das wird als ein Wegfallen von einer Bürde empfinden, wenn dieses Chetana endlich mal die Klappe hält, wenn der Geist endlich mal still wird, und diese Willensregungen, die in der Regel in alle Himmelsrichtungen oder Geistesrichtungen da sich ergehen, wenn die mal zur Ruhe kommen, das ist total erhaben und befreiend und erfreulich und beglückend. Und wenn wir in dem Moment dann in Retrospekt anfangen, mit Weisheit das mal unter die Lupe zu nehmen, dann sehen wir, boah, die doofen Gedanken, dieses ganze Beabsichtigen, dieses ganze Machen, dieses ganze Tun, dieses ganze Schaffen, das ist einfach nur Arbeit. Das ist ätzend, das ist nervig, das Leiden. Und wir merken, dass wir das sowieso nicht kontrollieren können. Diese Gedanken, die kommen aufgrund von Bedingungen. Ich kann die in der Regel gar nicht so kontrollieren, wie ich das gerne hätte. Funktioniert gar nicht. Und das ist ja noch frustrierender. Dann merken. Aber wenn wir gar nicht hingucken, merken wir es ja gar nicht. Dann denken wir die ganze Zeit, wir denken, was wir wollen. Und wir denken ganz tolle Gedanken und unsere Gedanken sind die tollsten und alle anderen Gedanken sind doof. So. Aber je mehr wir unter die Lupe nehmen, umso mehr sehen wir, nee, ist nicht meins, nicht mein Selbst. Und wenn das wirklich als Einsicht im Geist entsteht, das ist nicht mein, das bin nicht ich, das ist nicht mein Selbst, dann macht das Klick und das ist Einsicht. Und was passiert, wenn Einsicht da ist, dann ist Ruhe. Wirkliche Einsicht führt zur Ruhe. Wirkliche Ruhe führt zur Einsicht. Samatha, Vipassana, die gehören zusammen. Die führen zueinander. Die tanzen umeinander rum. Es ist langweilig, alleine zu tanzen. Also wer von uns nimmt da den Großteil seines Selbst an in diesem Sankara-Bereich, dieser Wille, diese Absicht, dieses Denken. Ja, und am Ende steht das Bewusstsein hell, leuchtend, klar, wenn wir dann mal so weit gekommen sind. Dieses reine oder scheinbar reine Wissen, was aber auch nicht anhält, weil das immer noch bedingt ist. Solange ich mich damit identifiziere, solange ich in diesem Wissen, in diesem Erkennen, in diesem Bewusstsein mein Selbst vermute oder mein Selbst annehme, kann das gar nicht frei sein, kann das gar nicht richtig hell und leuchtend werden. Je mehr ich erkenne, dass ich da gar nicht drin zu finden bin, umso leuchtender wird es, umso heller wird es, umso angenehmer wird es, umso reiner wird es. Aber von dem anderen Quatsch müssen wir halt erstmal, den anderen Quatsch müssen wir halt erstmal so weit verstanden haben, dass der Geist sich überhaupt so weit lösen kann, dass sich dieses Bewusstsein mal alleine zeigt. Ohne diese ganzen, ich sag mal, Beimischungen. Ich meine, technisch ist da immer noch Wahrnehmung drin und da ist immer noch Gefühl da und da sind immer noch irgendwelche eingefrorenen Chetanas. Aber Tatsache ist, dass diese Fähigkeit zu erkennen, dieses Wissen, dieses Bewusstsein, sich in dem Maße eben läutert, indem wir auch die anderen fünf Gandhas mehr und mehr verstehen. Bis wir dann irgendwann so weit sind, der Bahia. Sehnen nur das Gesehene, Gehörten nur das Gehörte, Gerochene nur das Gerochene, Geschmeckten nur das Geschmeckte, Berührten nur das Berührte, im Erkannten nur das Erkannte. Und dann könnt ihr euch erinnern, wie es zu Ende geht. Ja, da sind wir weder hier noch drüben noch irgendwo dazwischen. Dann sind wir raus aus dem Spiel. sagte er. Wir hören ja hin. Das ist ja diese Idee von dem Selbst, ist ja, dass wir hinter den Ohren irgendwo da sitzen und lauschen. Oder dass wir da in der Nase irgendwo sitzen und riechen. Oder dass wir da in der Zunge sind und schmecken. Oder dass wir hinter den Augen sind und daraus lugen. Und das ist ja das, was immer das den Geist rauszieht. Ist ja immer die Annahme, dass diese Objekte da draußen uns rausziehen. Das ist ja gar nicht so. Das sind ja gar nicht die Objekte. Das ist ja mein Begehren. Das ist ja mein Wünschen, mein Wollen, mein Verlangen, mein Interesse an diesen Dingen, was den Geist daraus schickt, um nach irgendwas zu gucken. Nicht liegt des Menschen Sinnlichkeit in sinnlichen Gebilden. Sie liegt im Geist, der stets sich treibt in sinnlichen Gefilden. Wie lieblich ein Objekt auch ist, wie Dinge auch erscheinen, die Lust ist der Gedankenlist, mit der sie es vermeinen. Wenngleich das Schöne in der Welt besteht, der Weise weiß zu meiden, die Lust nach dem, was kommt und geht und endet so sein Leiden. Ewa. Rahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādi. Svākāto bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Patipanno bhagavato sāvaka saṅkho saṅghaṃ namāmi.